Nach der Entscheidung des Bundestages mit den Stimmen der Koalition soll noch in dieser Legislaturperiode das Gesetz in Kraft treten, das Kinderpornografie im Internet eindämmen soll. Das Bundeskriminalamt wird demnach täglich aktualisierte Listen von Seiten an die Internetfirmen geben, die diese dann sperren müssen. Der Nutzer, der auf den Seiten landet, sieht ein Stoppschild, verbunden mit dem Hinweis, dass es verboten ist, die Sperre zu umgehen. Ein in den vergangenen Wochen hoch umstrittenes Gesetz, wie gleich zu Beginn seine Befürworterin Martina Krogmann, CDU, betonte, die hinzufügte: Es ist mir wichtig zu sagen, dass wir aufhören müssen, diejenigen, die heute gegen das Gesetz stimmen werden, und denjenigen zu unterstellen, dass sie dadurch gegen die Bekämpfung der Kinderpornografie seien. Das ist absurd. Erstmals wird eine Sperrinfrastruktur für Seiten im Internet errichtet, um das Betrachten von Kinderpornografie, was ja in Deutschland unter Strafe steht, zu verhindern. Und deshalb geht es in dieser kontroversen Debatte auch nicht nur um die Bekämpfung der Kinderpornografie. Es geht um die Debatte über die Freiheit im Internet und über die notwendigen Grenzen der Freiheit im Internet. Ein versöhnlicher Ton, bei dem es in der Debatte nicht blieb, bei Gegnern wie Befürwortern des Gesetzes. Mehr als 130.000 Internetnutzer hatten in einer Online-Petition gegen das Vorhaben protestiert. Daraufhin und nach der Ausschussanhörung war das Gesetz in vielen Punkten geändert worden. Unter anderem sollen die Daten von Nutzern, die auf die Seiten gelangen, nicht mehr gespeichert und nicht an Strafverfolgungsbehörden weitergegeben werden. Um Ängsten entgegenzuwirken, die neu geschaffene Infrastruktur zur Blockade werde später auch für andere Inhalte genutzt, wurde nicht wie vorgesehen das Telemediengesetz geändert, sondern ein eigenes Gesetz geschaffen und einiges mehr. Aber, so Martina Krogmann: Wenn es um kinderpornografische Inhalte im Netz geht, kann sich niemand, aber auch wirklich niemand, auf die Freiheit des Internet oder auf die Informationsfreiheit berufen. So freilich meinen das auch die Gegner des Gesetzes nicht. Die Sorgen sind struktureller Natur, wie sie überspitzt der Abgeordnete Jörn Wunderlich, Die Linke, formulierte. Man stelle sich ein Gesetz mit folgendem Inhalt vor. Ein Buch, ja, jedwedes Druckwerk, Prospekt, Flugblatt, muss dem BKA vorgelegt werden, welches dann entscheidet, ob es nicht erscheint oder doch erscheint. Und wenn es nicht erscheint, kommt es auf geheime Sperrlisten. Was ginge da ein Aufschrei durch die Republik? Die Polizei in Gestalt des Bundeskriminalamtes dürfe ohne richterliche Mitsprache nicht die eigenen Entscheidungen durchsetzen. Das widerspreche der Gewaltenteilung. Auch dagegen versucht der Entwurf, Abhilfe zu schaffen. Ein fünfköpfiges Gremium, angesiedelt beim Bundesdatenschutzbeauftragten, soll stichprobenartig mindestens quartalsweise die Listen überprüfen. Der derzeitige Amtsinhaber Peter Schaar hatte sich in den vergangenen Tagen vehement dagegen gewehrt. In der Debatte bekam er Unterstützung von allen Rednern der Opposition, so auch vom liberalen Max Stadler. Das gehört da nicht hin. Damit wird der Bundesdatenschutzbeauftragte Beteiligter einer polizeilichen Maßnahme. Das ist völlig aufgabenfremd für ihn. Die Sperren, die leicht umgangen werden können, nannte Stadler Scheinaktivitäten, ähnlich wie der grüne Wolfgang Wieland. Was wir brauchen, ist Verstärkung der Prävention, die Verhinderung von Missbrauch. Was wir brauchen, ist Beschlagnahme, ist Vernichtung und Löschung von kinderpornografischem Material. Und wir brauchen die Strafverfolgung der Täter und die intensive Hilfe für die Opfer. Dass die Sperren leicht zu umgehen sind, gestand Martin Dörrmann, SPD, zu. Aber es kommt darauf an, die Hemmschwelle für die Nutzer deutlich und signifikant zu erhöhen. Zumindest einen Teil dieser Menschen können wir durchaus noch erreichen. Und ich denke, den Versuch ist es allemal wert. Den Vertretern der Opposition genügten die Absichtserklärungen nicht, dass die Sperre nicht später für andere Inhalte genutzt werden sollten. Während Vertreter der Koalition darauf verwiesen, dass das Gesetz auf 3 Jahre beschränkt ist, in dieser Zeit könne man Erfahrungen sammeln.